Worum bitten wir in der vierten Bitte? Unser tägliches Brot gib uns heute. In der vierten Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, erbitten wir von Gott, dass wir jeden Tag sowohl für die Seele als auch für den Leib brauchen. Das, was wir eben von Tag zu Tag brauchen. Wir können uns nur im jetzigen Augenblick heiligen. Hier und jetzt, hier und heute. Wie viele heilige oder geistliche Autoren ja auch schön darlegen. Die Vergangenheit gehört uns nicht mehr, die Zukunft noch nicht. Wir müssen uns hier und heute heiligen und deswegen bringt es wenig, in der Vergangenheit zu leben, guten Tagen nachzutrauern, wie die Hebräer in der Wüste, wie wir am Montag, glaube ich, gelesen haben. Sie nach den Fleischtöpfen Ägypten sich sehnen oder nach Zwiebeln von Ägypten, so sie in der Wüste sind. Ja. Und die Zukunft gehört uns auch nicht. Ja. Wie Gott dann ihnen das Manna schenkt, für jeden Tag in der Früh, finden sie rund ums Lager diese Nahrung, die der liebe Gott ihnen schickt und wo er eben für sie sorgt, Tag für Tag, gemäß seinen eigenen Anordnungen, sie lehrt, den Tag des Herrn zu halten. Am sechsten Tag sollen sie das Doppelte holen, zwei Maß für jeden, weil sie am Sabbat nichts bekommen. Sie an anderen Tagen zu viel geholt haben, ist verdorben, aber am sechsten Tag, auf dem Sabbat, ist es nicht verdorben. Und der liebe Gott also zeigt genau das, worum es hier geht. Auch ganz praktisch, was natürlich nichts genutzt hat. Du hast noch 100.000 Mal gegen ihn gemurrt und so weiter. Und dann war es ihnen zu fad irgendwann, in die Wachteln geschickt, die ihnen dann in der Kehle stecken geblieben sind. Dann erstickt sie ihn und so weiter. Nein. Der Mensch wird nicht gescheiter, auf gut Deutsch.